Transparenz für die Ohren. Kiste führen, zügig. Gut, der Gute scheint sich noch einen Kaffee zu holen. Dann werde ich das jetzt machen. Gibt's Einwände? Nee, go, go, go. Okay, wir haben hier essenzeitig, höre ich. Willkommen zur Landesvorstandssitzung vom 15.10.2015, begonnen um 20.38 Uhr jetzt. Es sind anwesend Manfred Schramm, Dennis Deutschkämer, Ralf Hurnig, Daniel Rasukat und Sebastian Groß. Damit kommen wir jetzt auch schon, ja, entschuldigt, hin und her, es ist Marc Janssen und Thomas Volvo, das unentschuldigt, Patrick Schiffer auch. Die Beschlussfähigkeit ist vorhanden. Und wir gehen jetzt weiter zum Protokoll der letzten beiden Sitzungen. Das ist der 17.09.2015 und der 1.10.2015. Ich mache erstmal das erste Protokoll. Möchten wir das einnehmen? Gibt es Einwände? Ich möchte mich enthalten, da nicht anwesend gewesen. Okay. Okay, ich würde es annehmen. Masch, holst du immer noch einen Kaffee? Ralf. Annehmen. Wassel. Ich war auch nicht da. Enthältst du dich? Ja. Okay. Also ich bin auch, ja gut, ich bin auch für annehmen. Und der gute Masch hat sich, ist immer noch irgendwie nicht da, denn... Dann ist das trotzdem angenommen, weil, weil mehr Zustimmung als Gegenstimmen. Dem Masch ist der Client gerade weggeflogen, ich bin mal raus und wieder reingekommen, annehmen. Okay, nimmt an. Gut, 1.10. Annehmen. Ansonsten sagt jetzt jemand Nein oder Enthaltung. Ich dachte, das war das, was du gerade gefragt hast. Also beim letzten Mal war ich nicht da, da enthalte ich mich. Beim vorletzten Mal war ich da, das nehme ich an. Ach, du meinst es nicht genauso. Okay, Entschuldigung für die Missverständnisse. Damit können wir das alles drehen. Okay. Bericht aus dem Landesvorstand. Wassel. Steht im Pad. Tatsächlich. Ja, also, sorry fürs Plenum. Ich bin unter Betäubungsmittel gesetzt. Ich bin eigentlich nur so halb anwesend. Eigentlich liege ich im Bett. Gut, dann lass mich das für dich vorlesen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Für die Zuhörenden, das ist Tickets, FU, Stammtisch, Sprechstunde, Stopp, TTIP-Demo in Berlin und ganz viel um die Ohren. Thomas ist nicht da. Masch. Ja, ich muss das wirklich alles vorlesen. Nö. Ich fasse mal zusammen. Teilnahme bei Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften. Hier ist zu erwähnen das Wahlprogramm 2017, wo ich euch alle zu einladen möchte. Wir arbeiten da gemeinsam unter dem Motto Leinen los an dem kommenden Wahlprogramm. Und ich habe den Eindruck, da sind noch ganz viele Leute, die viel beitragen können, die aber noch nicht mitgemacht haben. So, das war der Werbeblock. Vorstand, Sprechstunde, Folge, Vernetzungsmumble, was haben wir denn noch? Ich habe ein paar Gesprächstreffen gehabt, sowohl in der LGS als auch im Landtag, als auch an dritten Positionen. Die LAVO-Klausur, ich habe ja ein bisschen zusammenzufassen von der Vergangenheit, wo ich nicht da war. Ich habe eine TTIP-Demo in Wesel mitorganisiert und bestritten, Gespräche mit NGOs geführt, war bei einer Mahnwache gegen rechts, und habe da für die Piratenpartei auch tatsächlich sprechen dürfen. Habe ein paar Blogbeiträge mitgemacht, ein paar PMs mitgemacht, viele Telefonate geführt, Tickets geschubst, ein paar Umlaufbeschlüsse dabei mitgemacht und ansonsten jede Menge Korrespondenz und Mailverkehr. Habe fertig. Okay, damit jetzt der nächste in der Liste. Das ist, Bernd ist nicht da, damit kommt Ralf. Ja, das Übliche, Mailschubserei, Tagesgeschäft, dann das Ganze, mit was mit Mahnung zu tun hat. Im Moment gibt es keine VKV-Statistik, dass sich die Zahlen täglich ändern. Dafür habe ich gestern Abend vom Bund die Zahlen bekommen, also ein aktueller Zwischenstand. 2455 sind insgesamt gemahnt worden, neue Stimmberechtigung 87, ausgetreten sind 121. Die Einnahmen insgesamt belaufen sich auf knapp 6.000, also 5.956,84 Euro. von 93 Zahlern und 146 Mitgliedsbeiträgen. Gut, wie gesagt, durchs Mahnwesen bin ich jetzt ziemlich eingespannt, das Ganze immer auch aktuell zu halten. Deshalb habe ich da sonst nicht allzu viel getan. Das ist eine super Leistung, man muss es sagen. Und nochmal Chapeau für wirklich diese tollen Zahlen und auch deine Leistung da drin. Stahlrabe. Der Stahlrabe hat sich verscrollt. So, Moment. Ja, man muss bei mir tatsächlich auch sagen, nur so das Übliche, halt ein paar Überweisungen gemacht, Tickets bearbeitet, Umlaufbeschlüsse, ein bisschen Korrespondenz, Mailverkehr, was Kontoverfügung angeht, was Landesgeschäftsstelle angeht, was noch ein paar offene Baustellen angeht. Ansonsten Stammtisch Meerbusch, in der Sprechstunde war ich anwesend und ja, zu viel mehr hat es nicht mehr gereicht. Okay, damit bin ich jetzt dran. Genau, ganz viel LPT-Orga, ja, nicht öffentliche Mitgliedsdinge, LAFO-Klausur, auch ein paar NGOs angesprochen, da zur Sache, das ist irgendwie diese NGO G9 jetzt, ich glaube, so heißt sie, und dieses ganz großen Lobes für uns Piraten, weil wir die einzigen sind, die eine Bürgerinitiative dieser Größe überhaupt ernst nimmt im Landtag und kriegen da schon fast Wahlempfehlungen von denen. Ja, dann Kontakt zu den parteiinternen Organisationen, vor allen Dingen auch was den LPT angeht. Die Sprechstunde, dann war ich auf der Landesmitgliederversammlung in Berlin. Dort war ich als Versammlungsleiter auch tätig. Hab da auch ein paar Kontakte knüpfen können, sage ich jetzt mal. Und dann war ich tatsächlich das Wochenende drauf wieder in Berlin zur Stop-TTIP-Demo. Und was wirklich eine gigantische Sache war. So, artgerecht ist nicht da. Jetzt ist hier als nächster Punkt Statistiken. Ich denke mal, die Statistiken können vielleicht grob zusammengefasst werden. Ansonsten stehen sie detailliert hier im Pad, beziehungsweise im Protokoll. Möchte dazu jemand was sagen? Ja, ich noch. Wie gesagt, aktuelle Zahlen für die einzelnen Bereiche, beziehungsweise gesamten Nordrhein-Westfalen, komme ich im Moment einfach nicht zu, weil die ändern sich einfach. Das heißt, ich müsste sie jetzt aktuell ziehen, um überhaupt was sagen zu können. Aber dafür, ich habe gerade nochmal den ersten Zwischenbericht von dem Mahnwesen, den zweiten, da lagen 3 Tage zwischen. Die Zahlerquote beziehungsweise auch die Einnahmen haben sich in dem Zeitraum praktisch verdoppelt. Also da läuft auch noch einiges und da kommt auch noch einiges jetzt an Geld rein. Allerdings auch noch einiges an Austritten. Und ach, weil die SG-Mitglieder sich das immer so wünschen. Nein, die Zusammenarbeit klappt wirklich hervorragend. Auch insbesondere die Buchungen, die vom Bundesschatzmeister-Team gemacht worden sind. Also ist alles ziemlich zeitnah passiert in den letzten 14 Tagen. Das hört sich wundervoll an. Jetzt kommen wir zu den Terminblöcken und da gleich, sage ich mal, hier ins Plenum. Ihr dürft alle reinkommen, wenn ihr selber noch ein paar Termine habt, die hier nicht drinstehen. Folgende Termine sind zu nennen und das ist auf jeden Fall der Landesparteitag 15.2, welcher vom 24. bis zum 25.10. in Aachen stattfinden wird, am Anne-Frank-Gymnasium. Dann am 7.11. ist das kommunale Vernetzungstreffen im Unperfekthaus in Essen. Gibt es weitere Termine, die ihr hier nennen wollt? Jetzt habt ihr ein bisschen Zeit. Ah, da füllt sich eine Linie. Es wäre sehr schön, wenn diese Person, die dieses reinschreibt, gerade vielleicht noch in den entsprechenden Raum kommen würde. Diese Person spricht eben und überhaupt am Samstag, am 17.10. in Kassel ein Gründungstreffen der Service Group KinderbGE. Das wollte ich kurz noch hinweisen. Ich versuche gleich noch einen Link zu finden. Ich habe gerade mal die Helferkonferenz eingetragen im Landtag Piratenfraktion, aber ich weiß das Datum nicht mehr. 20. 22. Ich meine, es ist der 22. Ja, bestätige ich. Okay, damit kommen wir. Ich sehe keinen im Sprechenraum. Infos der Fraktion. Marcel, du hattest da was reingeschrieben. Ja, ich hatte gehofft, dass vielleicht irgendwie so ein paar Meinungsmelder irgendwie was von sich geben. Aber wenn ich jetzt in den Sprechenraum runtergucke, dann ist keiner von denjenigen da, von denen ich sowas erwartet hätte. Doch, Grumpy. Da oben. Sorry. Dann, Grumpy, sprich doch mal. Grumpy, du hast irgendwie anderen Sound da drauf. Also vom Grumpy. Nee, vom Grumpy kommt irgendwie nichts. Der war sonst immer mit dem Handy online, das ging besser. Vielleicht kommt der gleich nochmal rein. Wollen wir denn so lange weitermachen und dann, falls Grumpy sich nochmal meldet, ihn dazwischen nennen? Ja, ich hatte gehofft, das geht jetzt ein bisschen zügiger. Gut, dann kommen wir mal zum Antrag. Antrag an den Landesvorstand. Das ist der Titel 15155 6. Antrag zu Democracy OS, einer Online-Diskussionstool für NRW. Der Vorstand NRW möge beschließen, die AG Technik den Auftrag zu geben, folgende Partizipationsplattform unter der Subdomain dorspiratenpartei-nrw.de auf dem Server der Piratenpartei NRW zu installieren, damit jedem Menschen, Piraten und Nichtmitgliedern, die Möglichkeit zu geben, politische Inhalte zu diskutieren, dieses Tool zu testen. Korrekt. Democracy OS. Ist, hoffe ich mal, irgendwie allen halbwegs ein Begriff. Auch dazu würde ich gerne ein paar Leute von mir aus dem Zuhörraum hören. Also ich wüsste in erster Linie gerne mal, was die AG Technik dazu sagt. Korrekt. Da sind doch welche von hier. Stone Pirate, Lennart. Ja, also ich bin von dem Antrag überrascht. Ich weiß davon. Ich habe mich mit der Software noch nicht auseinandergesetzt. Wir können sowas aufsetzen. Frage ist halt, ob wir das dann derzeit manpower-technisch vernünftig administrieren können. Es kommt halt darauf an, wie aufwendig das ist. Das ganze Ding, wenn ich mich richtig entsinne, wurde schon auf, ich glaube, auf der NRW, auf der offenen NRW-Mailingliste diskutiert. Jetzt ist Paki als Antragsteller leider nicht da. Also ihr könnt gerne das beschließen, dann gucken wir, dass wir, dann gucke ich, dass ich das aufgesetzt bekomme. Inwiefern, ja, und dann, ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen, wie aufwendig das ist, vor allem wie aufwendig das ist, dann zu verwalten, weil dass ich dann nochmal eine nicht geschlossene Plattform hat, also nicht nur für Landesverband NRW muss dann wahrscheinlich auch evaluiert werden bezüglich der Last, die das Ding dann eventuell generieren könnte. Ja, also ich befürworte die Installation eines solchen Tools und zwar offen, wie du gerade schon angesprochen hast. Aber der Antrag beinhaltet ja auch die Beauftragung von ein oder zwei Personen, die sich dann damit auseinandersetzen und das betreuen. Da ist bis jetzt noch nichts zu gesagt worden, deshalb würde ich eigentlich gerne Paki dazu hören wollen. Also tatsächlich würde die technische Expertise bzw. Administration eben bei der AG Technik liegen, die redaktionelle Betreuung aber bei noch zu findenden Personen. Also da Stone Pirate, da musst du, glaube ich, keinen Stress bzw. keine Angst machen, dass du da irgendwie auch noch Mod spielen musst. Nö, das wäre auch nicht wahr. Ich mir freue mich jetzt einer meiner Kunden. Du bist sehr abgehackt. Moderator. Man kann dich kaum verstehen. Schon klar. Also ich würde ja fast sagen, man könnte diesen Antrag prima schieben. Aber wir wissen ja nicht, was in anderthalb Wochen passiert. Vielleicht gibt es uns dann gar nicht mehr. Keine Vorstände, andere Vorstände, keine AG-Technik, andere AG-Technik. Aber weiß ich nicht. Also sollen wir das dem nächsten Vorstand überlassen? Aber ja. Es ist tatsächlich... Ja. Ich würde das wirklich heute ungern übers Knie brechen wollen. Also, wenn Stonepride auch schon sagt, er ist davon überrascht. Wie gesagt, es ging zwar mal so ein bisschen über die NRW-Liste, die Diskussion, aber offenbar gibt es da noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Ich würde das gerne schieben. Also, wenn ich mir die Beschreibung, ich denke mal, das ist Gründung, von Paki durchlese, dann schreibt er ja, dass BO und SMV in der Satzung jetzt verankert sind und beides wohl auch irgendwie auf Bundesebene in Aufbau ist. Und ich vermute mal, dass er einfach ein möglichst barrierefreies Tool installiert haben möchte, mit dem man halt den nächsten Programmparteitag vorbereiten soll. Von daher, wenn das einfach nur, in Anführungsstrichen, nur ein Installieren und freigeben ist und jeder soll da irgendwie drauf zugreifen können und mitbestimmen können, egal ob Pirat oder nicht Pirat, egal ob bezahlendes Mitglied oder stimmloses Mitglied, dann müsste es eigentlich seitens der AG Technik eigentlich ein leichtes sein, beziehungsweise zumindest handelbar sein, so eine Installation irgendwie zu tun. Und Ich finde, dass man da durchaus irgendwie einen Pflock einschlagen könnte, wenn man das will. Ich habe mir das Tool angeguckt an den Beispielinstallationen, die es ja irgendwie in Argentinien und Brasilien gibt. Das ist irgendwie recht nett aufgebaut und ich habe jetzt zwar nicht viel rumprobieren können, aber das scheint was Durchdachtes zu sein, womit man auch Spaß haben kann, sich zu beteiligen. Hat jemand von euch sich das Ding mal angeschaut, wie das aufgebaut aussieht? Nur grob bis jetzt. Ich nicht. Ich hab's auch grob äußerlich. Und ich nicht. Ich glaube, Grumpy tatsächlich könnte dazu was sagen. Der hat mir mal mit quasi glasigen Augen davon erzählt. Der jetzt auch zufällig im Sprechenraum ist, wenn er sprechen kann. Gut. Okay. Ja, genau. Scheiß Technik. Also Stone Pirate, du hast gesagt, du würdest es gerne anschauen. Wärst du bereit, uns da was zu erzählen? Also egal, wer jetzt nächster Vorstand wird, möchtest du dem nächsten Vorstand vor dieser Entscheidung ein bisschen was erzählen und sagen, folgendermaßen, Leute, das sieht so und so aufwendig aus, ich kann euch jetzt eine technische Einschätzung dazu geben. Ja, bin ich bereit, dazu was zu machen. Man kann ja auch ganz pragmatisch Folgendes machen. Der Antrag, der beinhaltet ja auch eine Beauftragung. Ich sehe da noch Diskussionsbedarf. Das hindert die AG Technik ja nicht daran, das Ding einfach mal aufzusetzen, ohne dass wir was beschließen. Stone Pirate hat gesagt, er macht das, er kann sich das mal angucken, dann wird er auch sehen, was für eine Last das generiert, wie aufwendig das ist. Die Leute, die dann Interesse daran haben, werden ihn ansprechen oder Stone Pirate wird sich irgendwie melden und dann kann man daran rumspielen. Und in 2 Wochen sehen wir uns oder wer auch immer hier an der Stelle wieder. Jo, machen wir mal so. Hört sich gut an. Darauf wollt doch hinaus, sehr schön. Dann schieben wir den Antrag und gucken, was passiert, ne? Dafür. Okay. So, jetzt sehe ich keine weiteren Anträge hier. Ich sehe nur noch Umlaufbeschlüsse der letzten LAFO-Sitzung. Frage an Vaku. Hast du die eingesprochen? Welche hast du nicht eingesprochen? Alle diesmal. Krasser Scheiß. Okay, die Vaku hat alle schnell. Vaku hat alle eingesprochen, das ist schon. Ja, okay. Ne, Lob. Ich muss viel scrollen, das waren tatsächlich viele Anträge. Und jetzt kommen wir schon zum sonstigen Teil. Ja, haben wir sonst. Aus. Ja, ich glaube, Stahlrabe, das ist deine Farbe oder ist das die von. Ne, das ist die von Stahlrabe, die Farbe. Yes. Erzähl mal was. Also das ist jetzt ganz hochaktuell, weil ich heute erst die Mail dazu bekommen habe. Es war ein bisschen schwierig. Offenbar ist die Branche der Metallbauer hier in Deutschland ausgesprochen lukrativ, denn es ist sehr schwer, jemanden zu finden, der uns das, was ich da angefragt habe, anfertigen möchte in der Form. Ich habe mich darum gekümmert, jemanden zu finden, der uns einen Werbeträger an der LGS, also für die LGS anfertigen kann, der so aussieht wie die Werbeträger, die an den Nachbar-Ladenlokalen auch sind. Da habe ich jetzt einen für gefunden. Kostet 430 Euro. Ich denke mal, der Typ, der hat das einfach vom Handy runtergetippt. Ich gehe mal davon aus, 430 Euro plus Mehrwertsteuer. Dazu würde dann noch das Banner kommen, was man drucken lassen kann. Das kostet so die üblichen, was weiß ich, 200 Euro, keine Ahnung. Deshalb habe ich mal eingestellt, ein Budget von maximal 1.000 Euro für diese Außenwerbung. Klingt jetzt erstmal verdammt viel, aber an dieser Stelle, und das war ja von Anfang an so ein Argument, an dieser Stelle wird das jeden Tag von Tausenden von Leuten gesehen. Die LGS selber ist ja nicht so richtig sichtbar. Ein Banner oben zwischen den Säulen vor der LGS kannst du auch von der Rheinuferpromenade aus sehen. Und da wir noch 1,5 Jahre dort sein werden, würde ich darum bitten, dass wir dieses Budget, dieses Geld dafür ausgeben. Denn das, was wir im Moment brauchen, am aller nötigsten brauchen, ist Außenwahrnehmung. Ich würde mich darum kümmern, selbst wenn ich, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, ich werde nochmal kandidieren auf dem Landesparteitag wieder als Beisetzer. Selbst wenn ich nicht gewählt werden würde, würde ich mich trotzdem noch darum kümmern, dieses Ding da zu montieren und auch einen Banner da zu installieren. Und ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit den Antragsfristen, ob wir den Antrag nicht abstimmen müssen oder nicht abstimmen können. Wenn wir den nicht abstimmen können laut GO, dann können wir auch einen kurzen Umlaufbeschluss drum machen. Ich wollte das aber zumindest hier mal zur Diskussion stellen. Vielleicht hat ja jemand aus dem Plenum irgendwas dazu zu sagen. Ich habe was dazu zu sagen. Ich würde ganz gerne wissen, wofür wir 1000 Euro bezahlen und würde wenigstens eine Vorstellung davon haben wollen, wie das nachher aussieht. Warst du schon mal in der LGS? Ja. Kannst du dich daran entsinnen? Also zwei Ladenlokale weiter ist so ein Schmuckladen. Der hat so ein Ding. Aber auf jeden Fall in dem anderen Gebäude, schräg gegenüber, wo auch das arabische Café ist, da ist in jedem Segment zwischen den Außensäulen so ein Edelstahlträger. Der ist ungefähr 3 Meter mal 80 Zentimeter Höhe. Da kann man Werbebanner reinspannen und die Dinger sind halt nach außen sichtbar. Und das war von Anfang an so abgesprochen mit der Eigentümerin, dass wir berechtigt sind, so eine Werbeinstallation vorzunehmen. Sie bezahlt es nur nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon mit mehreren Stahlbauern gesprochen. Teilweise haben die sich einfach gar nicht gemeldet. Teilweise haben die Dinge angeboten, die ich nicht angefragt habe. Und dieser hier hat jetzt endlich ein Angebot gemacht, zu einem Preis, den ich vertretbar finde. Wenn ich das Zeugs so kaufen würde, einfach als Rohmaterial, läge man schon bei über 200 Euro nur Materialkosten, ist halt Edelstahl, wetterfest, rostfrei und so. Also ich finde den Preis ganz gut. Und wie gesagt, das Geld für die Werbung, für die Wahrnehmung, die wir damit erreichen, finde ich sehr gut angelegt. Da das ja jetzt ziemlich lange gedauert hat, bis du endlich ein Angebot bekommen hast, kannst du einschätzen, beziehungsweise können wir festlegen, bis wann denn eine Leistung, also Lieferung und Montage erfolgen wird? Hat er reingeschrieben. Er hat gesagt, 14 Tage ab Abbestellung. Ja, und dann müssen wir es noch abholen und montieren, ne? Ich, ja. Wenn ich dir sage, ich mache das, dann mache ich das. Kostet auch nichts extra. Sollen wir doch in die GO gucken, ob wir es abstimmen dürfen, aber ich denke schon. Hat sonst noch irgendjemand was dazu zu sagen? Meinungen? Ich finde das eine sehr gute Idee und ich weiß, als du mir das gezeigt hast, und mir wäre es das auf jeden Fall wert. Also ich würde das in den Umlauf geben, damit auch der Bernd nochmal was dazu sagen kann. Dann machen wir das so, dann werde ich morgen nicht, vielleicht nachher noch, ich weiß es nicht, vielleicht nachher noch oder am Samstag mache ich einen Umlaufbeschluss draus, dann stimmen wir das durch und dann bestelle ich das Ding. Yes, Sir. Was ist die Lieferzeit davon? Weißt du das? 14 Tage. Oh, das ist gut. Ob er das einhält, weiß ich nicht. Das schon mal gesagt hat. Ob er das einhält, weiß ich natürlich nicht, aber nur mal zur Information. Bisher habe ich einfach unverbindlich und offiziell einfach irgendwo angefragt. Das ist jetzt einer, der mir empfohlen wurde, den ich über Beziehungen kennengelernt habe oder der mir über Beziehungen genannt worden ist, und es macht einfach immer den Unterschied. Und deshalb gehe ich davon aus, dass der auch hält, was er verspricht. Ja, natürlich, wenn ich lesen kann, da stehen natürlich offiziell. Ja, ich hoffe, dass es gut ist und gut wird. Ich habe es eben auch überlesen, denn es macht ja keinen Kopf. Ich würde den dann aber gerne, wenn man einen solchen Auftrag erteilt, vorausgesetzt, wir beschließen das positiv, befristen den Auftrag. Also das muss ja jetzt nicht 14 Tage sein, aber ich würde das schon sagen, Lieferung binnen, was weiß ich, 4 Wochen, 6 Wochen, und wenn er das nicht schafft, ist der Auftrag damit oben. Gut. Fahren kann ich so im Umlaufbeschluss. Dankeschön. Okay, sonst noch was? Ich habe jetzt reingeschrieben, dass ich gerne noch was sagen würde. Es sind tatsächlich 2 Dinge. Ich mache mal mit dem ersten, und eigentlich ist das hier keine Sprechstunde, aber es würde mich trotzdem interessieren. Wie ihr mitbekommen habt, gibt es jetzt in Kerpen eine Koalition mit der CDU. Und die halbe Partei ging irgendwie bei mir quasi in meinen Mentions irgendwie steil. Und ich wurde irgendwie zugebombt, was irgendwie solche Dinge angeht, warum man mit der CDU eine Koalition machen könnte. Jetzt ist das eigentlich Bernds Geschichte. Ja, Bernd ist diese Koalition eingegangen mit der CDU. Trotzdem würde mich hier einfach mal die Meinung interessieren. Sagt er, okay, CDU kann man machen, aber kann man auch sein lassen oder so weiter. Was haltet ihr davon? Tatsächlich, Bernd, und das muss ich jetzt so sagen, der hat sich die Meinung der Basis in Kerpen auf jeden Fall eingeholt. Also das ist jetzt nicht so, dass er das irgendwie über die Köpfe hinweg gemacht hat. Ja, darüber hinaus hat er ja auch mit Mitgliedern im LV und mit Mitgliedern im Mund gesprochen und von da an irgendwo ein No-Go zu hören bekommen. Also wir bilden Fraktionen mit FDP, mit Linken, mit Wählergemeinschaften und so weiter und so fort. Ich denke, wir dürfen durchaus auf kommunaler Ebene zumindest beweisen, dass wir Politik können, auch als Regierung und nicht nur als Opposition. Und insofern begrüße ich tatsächlich diese Koalition, auch wenn der Partner auf höherer Ebene für uns einer ist, mit dem wir es nicht machen wollen würden, nach Stand der Dinge. Grumpy. Test, Test. Krass. Läuft ein bisschen leise, aber sehr schön. Zu leise? Jetzt ist besser. Besser? Ja, viel besser. Okay. Die Trennung der europäischen Ebene, der Bundesebene, der Landesebene und der kommunalen Ebene vergessen sehr viele von uns. Wenn das in Kärnten tatsächlich mit irgendwelchen, haltet euch fest, progressiven CDU-Lern klappen sollte, I don't give a shit. Läuft, oder? Bernd hat es auch, ich habe mit Bernd auch darüber sehr oft gesprochen und Bernd hat es immer wieder betont, gerade auf der kommunalen Ebene, es steht und fällt immer mit den Leuten. Das ist bei den Piraten nicht anders. Die Piraten können ein noch so geiles Programm haben. Wenn der Pirat, der sich gerade um etwas bemüht, nicht das richtige Fingerspitzengefühl hat, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und Bernd hat da wirklich geile Arbeit abgeliefert. Das ist so meine persönliche Meinung. Ja, ich kenne es. Ich kenne ja die ganze Geschichte schon. Also das erste Mal gehört habe ich es, ich glaube es war der 30. Januar. Und seitdem man ist das wirklich Höhen und Tiefen durchgegangen. Man hat emotional mitgelebt, was diese ganzen Sachen da angeht und so. Und man hat auch schon einige Dinge auch eben von der Landes-CDU zu hören gekriegt und so. Skepsis bleibt, klar. Aber ich finde das ein sehr interessantes Experiment. Die erste Koalition ist es tatsächlich, auch wenn wir da irgendwie korrigiert werden sollten, es ist tatsächlich die erste Koalition mit der CDU. Es gibt einen Versuch in Troisdorf. Das ist aber nur irgendwie so, das ist kein Koalitionsstatus. Ansonsten finde ich das echt eine ganz interessante Sache. Prömpf hatte das, glaube ich, hier, um es nochmal wiederzugeben, Prömpf hatte gesagt, und das spiegelt auch sehr meine Meinung wider, Land und Bund ist nee. Ja, also da ist das sehr bissig, nenne ich es jetzt mal. Das ist sehr divergent zu unserer Meinung, zu unserem Weltbild, zu unserem Menschenbild, aber auf kommunaler Ebene ist das häufig eben eine sehr pragmatische Politik, wo man einfach sagen kann, okay, es geht um die Sache und das ist gut. Und ich glaube, Captain Leto hatte das heute sehr gut gesagt. Wir können ja auch verirrten Seelen das Licht zeigen oder so weiter. Und das fand ich einen sehr schönen Satz. Der Koalitionsvertrag ist auch mit sehr vielen piratigen Themen nicht nur gespickt, sondern auch Akzenten reingesetzt. Und das liest sich auch alles gut. Gibt es dazu weitere Meinung? Also es würde mich echt interessieren, so ein bisschen. Also das müssen wir jetzt hier nicht bis 23 Uhr ausarten lassen, aber so ein bisschen Response dazu. Also ich denke, dass Koalition mit allen demokratischen Parteien nicht nur auf kommunaler Ebene möglich sein müssten, sondern auch auf Landes- und auch auf Bundesebene. Und ja, tatsächlich auch mit der CDU. Kommt da immer drauf an, was man irgendwie von seinen Ansichten im Koalitionsvertrag durchgesetzt bekommt. Natürlich ist es undenkbar, dass man auf Landesebene und Bundesebene irgendwie so viel durchgesetzt bekommt, dass man dem zustimmen könnte, einem Koalitionsvertrag mit der CDU. Aber auf kommunaler Ebene ist es sehr viel einfacher. Weil einfach da nicht so viel Dogma herrscht bei den anderen Parteien. Ich denke, dass es auch irgendwie von Ort zu Ort ganz verschieden ist. Ich kann es mir in Münster momentan zum Beispiel nicht vorstellen, mit der CDU irgendwie Pakt einzugehen. Grumpy, wolltest du noch was erzählen? Ja, weil sich die Leute halt nicht trauen. Advocatus Diaboli, könnt ihr mich klar verstehen? Ja. Okay, auf der kommunalen Ebene haben wir x Leute, die mit Pro-NRW eventuell oder mit NPD und oder mit irgendwelcher anderen braunen Kacke zu tun haben. Und genau deswegen Advocatus Diaboli. Aber das ist doch genau das, was wir doch alle sagen, die Teilung zwischen oder die Trennung zwischen den einzelnen Ebenen. Wenn das kommunal mit denen funktioniert, warum machen wir das dann nicht auch da? Ich selber sage natürlich, das ist Bullshit, aber ja, es ist halt so ein kleiner Trollversuch, keine Sorge. Ich sehe das ja halt eher anders. Wie gehen wir dann damit um? Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber die Diskussion wäre dann genau das Stöckchen, über das so viele Menschen von uns auch springen wollen. Große Stille? Dann sag ich kurz was dazu. Der braune Sumpf, den du da angesprochen hast, der hat sich eindeutig positioniert, den haben wir eindeutig positioniert. Wir haben diverse Unverträglichkeitsbeschlüsse gefasst. Da müssen wir, glaube ich, nicht weiter darüber diskutieren. Das ist bei der CDU ein bisschen anders. Die CDU, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, verachten wir nur deshalb, weil sie stark konservativ und stark, ja, nicht populistisch, aber ich sag mal, kommerziell agiert. Das bedeutet ja nicht, dass man mit denen nicht zusammenarbeiten kann. Der Grundtenor, den die vertreten, der ist einfach nicht unserer. Aber wenn wir in der Lage sind, wie das jetzt hier in diesem Koalitionsvertrag offenbar der Fall ist, dass wir schaffen, piratige Akzente zu setzen, dann ist das doch völlig in Ordnung. Das war doch immer das Ziel, was wir hatten. Wir wollen auch die Etablierten davon überzeugen, dass der Weg, den die gehen, vielleicht nicht so der richtige ist und uns einbringen, um Dinge zu verändern. Und man kann nur Dinge verändern, indem man auch bereit ist, Kompromisse einzugehen, indem man mit Menschen spricht, indem man mit Menschen zusammenarbeitet. Dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine Kröte schlucken, aber man kriegt wenigstens einzelne Themen umgesetzt. Ja. Moni. Ja, ich würde dem auch so zustimmen. Erstens weiß ich so aus eigener Erfahrung, dass Leute vor Ort ganz anders drauf sind als Landespolitiker oder Bundespolitiker. Da geht es dann tatsächlich um Sachfragen vor Ort, wo es in vielen Städten, glaube ich, auch Schnittmengen mit der CDU gibt. Und andererseits, finde ich, ist das eine sehr gute Gelegenheit zu zeigen in einer anderen Kommune, dass wir in der Lage sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke, das wird auch eine Sache sein, an der wir gemessen werden, inwieweit wir in der Lage sind, tatsächlich auch mitzuarbeiten und ernst zu nehmen sind. Insofern sehe ich da im Moment gar kein Problem. Ich sage euch noch was dazu. Ein CDUler oder ich sag mal, ein CDUler, der noch was zu verlieren hat, würde das in der Öffentlichkeit sicherlich nicht sagen. Jemand, der in der Öffentlichkeit steht von der CDU, der würde sich hüten, so eine Aussage zu treffen. Aber es gibt etliche Leute, die auf persönlicher Ebene zu Menschen, zu unseren Mitgliedern, zu den Leuten der Piratenpartei kommen und sagen, es ist zutiefst traurig, dass wir möglicherweise aus dem Landtag fliegen, dass wir möglicherweise nicht den Erfolg haben, den wir uns erhofft haben. Denn wir sind die, die frischen Wind gebracht haben, die die Anregungen gebracht haben, die das Denken inspiriert haben. Das sagen uns auch Leute von der CDU, das solltet ihr nicht unterschätzen. Wie gesagt, das passiert nicht öffentlich, das passiert informell, aber damit, daran sieht man schon, wir machen nicht alles falsch. Wir müssen nur bereit sein, mit den Leuten zu reden. Ey, wenn ihr am Mikro seid, ne, beim Sprechen, dann macht es, wenn Zeit ist. Ach so, Verzeihung. Ich wollte nur, danke Stahlrabe, ja, das hören wir auch andauernd, unter der Hand natürlich nur. Und ich wollte nur sagen, die beiden Punkte von gerade eben, jetzt wo mein Mikro wieder läuft, die Wastel mit auf der TO hatte, beziehungsweise als es um die Veranstaltung ging, wenn ihr das am Ende nochmal aufrufen könntet oder nachholen möchtet, nur falls ihr mögt, dann stehe ich halt jetzt wieder zur Verfügung. Verzeihung, jetzt gehe ich wieder runter. Das ist so besprochen, Grumpy. Das wollten wir so tun. Und das ist jetzt, glaube ich, auch. Ja, das wäre jetzt, Grumpy. Kommst du wieder hoch? Mögt ihr mich dann kurz ins Bild setzen, denn aufgrund der technischen Neustarts habe ich jetzt nicht mal mehr das Pad am Start. Gut, erzähl was. Was läuft so in der Fraktion und in der Öffentlichkeit? Okay, in kurz, was geht? Wir hatten jetzt, wartet mal, wie heißt das, Herbstferien, ne? Und ganz ehrlich, alle schauen auf morgen, egal ob Land, Bund, sonst wer. Denn die Vorratsdatenspeicherungsgeschichte, die morgen im Bundestag durchgezogen werden wird, das ist das Ding, was jetzt in Herbstferien aus unserer Sicht für die Fraktion mit das, ja, sag ich mal, größte Ding werden wird, was ausnahmsweise mal die Flüchtlingssituation überschattet, die genauso dramatisch ist, denn den ersten Schneefall unter 200 Metern hatten wir ja, da sind wir parallel dran. mit kleinen Anfragen. Wir haben dann die Sache mit den V-Leuten, Hogesa. Da haben wir heute noch eine neue kleine Anfrage gestartet mit, ich glaube, 5, 6 Abgeordnete, die sich da zusammengetan haben. Ansonsten war es die letzten 2 Wochen sehr, sehr ruhig, fast zu ruhig, möchte ich sagen. Das bereitet mir persönlich immer Sorge, denn dann habe ich das Gefühl, irgendwo auf einer anderen Ebene, wenn der Landtag NRW Pause hat, passiert irgendwo was. Und die Sachen, die dann passieren oder passieren werden, die werden dann, glaube ich, fast nächste oder übernächste Woche dann bei uns wiederum aufschlagen. Die VW-Klamotte, die wir ursprünglich gestartet hatten, hat der Bund uns ja dann jetzt dankenswerterweise abgenommen. Wir hatten ja ursprünglich mal angedacht, dass wir fragen, was ist mit den Umweltzonen, was ist mit Stilllegungen, was ist mit Rückrufaktionen. Und da ist ja dann jetzt wirklich die Bundespolitik nach vorne gegangen und hat gesagt, VW, so geht das nicht. Schau an, schau an. Auch das mag mal vorkommen. Ansonsten habe ich jetzt keine besonderen Vorkommnisse in der Hinsicht zu melden. Gibt's Rückfragen, bitte? Nee, aber ein Dank. Danke, Grumpy. Ich habe noch eine Frage zu Zeile 56 bis 58. Was Bastel da reingeschrieben hat, soll das so drin bleiben im Protokoll oder hat sich das erledigt? Du meintest 156 bis 158, nehme ich an. Ja. Ja, da die beiden gewünschten Personen nicht hier sind, so wie ich das überblicke, kann man es jetzt drin lassen oder rausnehmen. Peng. Da ich ja leider kein Pad gerade vorliegen habe, ich wollte noch ganz kurz mich zu dem Antrag äußern, den Paki eingestellt hatte, was ich nur aus dem Kontext heraus verstand. Roni hatte es ja vorgestellt, es ging, glaube ich, um das Democracy OS. Ja. Sekunde, danke für den Link, Moment. Okay, ich glaube, aufgrund der Neustarts, ich habe nicht mitbekommen, ob ihr den jetzt geschoben habt oder gar nicht abgestimmt habt oder abgelehnt habt. Also wir haben den jetzt erstmal geschoben, sagen aber, hey, lass uns das mal ausprobieren. Die AG Technik, also Stone Private in Persona jetzt gerade, hat gesagt, ja, okay, installieren wir mal, schauen wir uns mal an. Und nach den Vorstandswahlen, weil da ja auch neue Personen beauftragt werden sollen und müssen, werden wir das dahin dann entscheiden oder wird das dann eben der neue Vorstand entscheiden. Und aber ansonsten sagen wir jetzt, okay, lass es uns installieren, damit wir da schon mal ein bisschen rumklicken können und ausprobieren. Okay, danke dir, Roni, denn ich meine, ich beschäftige mich jetzt mit seit zwei Jahren mit Partizipationstools und das DOS, am liebsten auch das DDoS, als Weiterentwicklung von LKFB, halt einfach mal, wie kann man möglichst niedrigschwellig Dinge etablieren oder mal nachfragen, unabhängig von SMV und Registrierung und Bullshit und Privatsphäre, ist halt gar nicht so falsch. Testinstanz würde ich auf jeden Fall sofort sagen. Wir selber als Fraktion haben das ja auch mit am Start. Ich bin ganz irritiert, dass Paki da ganz offensichtlich meine Erkenntnisse nach den 2 Jahren so hart einfließen lassen, denn das, was ich hier so gerade lese, da fehlt eigentlich nur noch der Link auf das entsprechende TED-Video. Kann ich gerne noch nachliefern. Aber ich find's gut. Ich freue mich darüber. Ja, wir könnten hierzu auch noch kurz erwähnen, dass wir ja zum Ende des Monats Themenwoche Open Antrag haben, auch ein Beteiligungstool. Wo ich mir jetzt gerade die Frage stelle, wenn wir das kurzfristig bewerben, das Democracy OS auf NRW-Ebene, ob wir da in Konkurrenz zu Open Antrag, zu dem Thema und der Themenwoche gehen, oder ob wir das parallelisieren und Themenwochen-Thema Open Antrag machen und eben dazu noch die Information, dass wir zusätzlich zur Antragsplattform auch in NRW eine Diskussionsplattform schaffen wollen. Meinungen dazu? Falls ich noch ganz kurz darf. Klar. Machen. Korrekt. Paki hat gerade angerufen, der kommt jetzt auch irgendwie gleich. Weiß nicht, okay, ob er dann noch. Lass ihn nur in Öl gehen. Weiß nicht, ich will vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen, aber ich glaube, ich habe gesagt, so Grumpy erklärt uns, beziehungsweise erklärt das hier gerade ganz schön und spricht eine Brandrede. Ja. Habt ihr meinen Wortbeitrag zum zur Themenwoche Open Antrag gerade gehört? Mhm. Okay, weil kein Feedback kommt. Okay. Ich würde gerne tatsächlich jetzt nochmal eine zweite Sache einmal sagen, oder sind wir hier jetzt durch? Einen Punkt hätte ich noch. Ich habe keine Schreibrechte im Pad. Ich habe den Link kurz hier in den Baum reinkopiert. Ich hoffe, dass ihr den sehen könnt. Mama rekursiv von Vorstandssitzung. Wundervoll. Möchtest du zu dem TED-Talk noch ein paar Worte sagen? Achso, hast du. Okay. Genau das war der massive Hinweis. Entschuldigung, da hatte mich Paki wahrscheinlich gerade angerufen. Okay, vielen Dank. So, jetzt würde ich tatsächlich auch noch was sagen und das ist einmal kurz, die anderen LAFO-Kollegen dürfen dazu gleich auch noch von mir aus gerne. Wir haben ja jetzt einen Landesparteitag. In dieser Landesparteitag ist eben ein Wahlparteitag. Da wird ein Vorstand neu gewählt. Und jetzt gibt es die Kandidatenliste, die ich hier auch gleich reinposten werde und auch gleich ins Pad kommt von mir aus. Und diese Kandidatenliste wartet natürlich auf Befüllung. Sie wartet auf Konkurrenz zu gerade aktuellen Kandidierenden und sie wartet natürlich auch darauf, dass Ämter besetzt werden. Jetzt ist es irgendwie so, dass sich das eingeschliffen hat, beziehungsweise es ist immer so diese langläufige Meinung, und das war sie auch bei mir lange Zeit, dass wenn du Vorstand bist, dann bist du gehasst. Und das stimmt irgendwie nicht. Es hat sich tatsächlich gezeigt, dass dieses Vorstandsamt, wenn dieses Team funktioniert, und meiner Meinung nach funktioniert das ziemlich gut jetzt, sehr, sehr effektiv sein kann, auch in vielen Dingen. Dass viele Dinge funktionieren, zum Beispiel, ich muss immer noch sehr lobend Ralf erwähnen, der wirklich eine exzellente Arbeit tut als Gensec und so weiter. Und jetzt ist es so, dass einige Ämter natürlich auch immer noch auf euren Input warten. Ihr seid alle herzlich dazu aufgerufen, dort zu kandidieren, wenn ihr wollt. Und wenn ihr sagt, na, so ein bisschen Erfahrung fehlt vielleicht oder ich traue mir das nicht zu, das geht ja auch, dann denke ich mal, wenn sich der Vorstand jetzt nicht zu krass jetzt neu mischen wird, dass die Leute, und das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten Prozesse für entwickelt, an die Hand genommen werden und gesagt werden, okay, wir bringen dich da heran. Und das funktioniert mittlerweile relativ gut. Und ich würde mir wünschen, wenn sich viele Leute dazu aufgerufen fühlen, ihren Namen dort in die Liste zu setzen und sagen, okay, ja, ich möchte, ich traue mich. Denn es geht jetzt auch in den Wahlkampf hinein. 2017 haben wir eine Landtagswahl. Und dieser Landesvorstand, der jetzt gewählt wird, quasi übernächstes Wochenende, der hat mitunter sehr viele Hebel dort zu setzen, wie dieser Landtagswahlkampf laufen kann. Das soll alles natürlich immer noch von der Basis herausgehen. Also der Vorstand soll jetzt nicht sagen, dahin ist die Marschrichtung und so weiter und so fort. Das wünsche ich mir nicht. Aber dieser Landesvorstand kann sehr viel beeinflussen, was die ganzen Prozesse angeht. Und das, also diese Gelegenheit habt ihr. Diese Gelegenheit solltet ihr auch wahrnehmen. Ja, man kann auch kandidieren, obwohl sich jemand anderes bewirbt. Das ist tatsächlich krass. Also Stahlrabe. Ihr dürft gerne natürlich auch noch was dazu sagen hier, LAFO. Also ich kann das verstehen. Als Pirat hat man immer Berührungsängste, insbesondere bei solchen Dingen wie Kampfkandidaturen. Aber ich kann nur wärmstens für den Posten des Beisitzers werben. Davon haben wir nämlich drei und im Moment gibt es nur eine erklärte Kandidatur. Das heißt, man müsste sich überhaupt nicht streiten mit irgendwem. Beisitzer sind noch frei. Und wer Beisitzer werden will, der wird eine Aufgabe finden. Der wird auch eine Aufgabe finden, die ihm liegt. Und er wird Unterstützung von denen bekommen, die den Job schon mal gemacht haben. Ich denke, das reicht aus, so als Hinweis, oder? Mhm. Guten Abend zusammen. Guten Tag, Paki. Also, wie gesagt, Fähigkeiten als auch Fertigkeiten sind immer schön gefragt. Und sowas bringt auch alleine aus dem demokratischen Prozess heraus eine Wahl. Genau, also ich würde auch sagen, bewerbt euch bitte auch in Konkurrenz zu schon bestehenden Bewerbungen. Das ist Demokratie und nur zu befürchten, es macht ein komisches Bild, wenn da fast nur die stehen, die da jetzt im Amt sind. Ich wäre viel glücklicher, wenn sich mehr Leute in die Verantwortung begeben würden oder zumindest dafür kandidieren würden, in Verantwortung zu gehen. Falls ich noch ganz kurz darf, der Grumpy nochmal. Klar. Ich bin ja kein Freund davon, dass MDL für Vorstandsämter kandidieren. Es mag aber durchaus sein, dass es Leute gibt, die das anders sehen. Das heißt also, sollten MDL kurzfristig auch noch für irgendwelche Ämter innerhalb des Landesverbandes kandidieren, fände ich das auch noch okay. Könnte es auch nachvollziehen. Als PGF, als parlamentarischer Geschäftsführer, werde ich dann natürlich entsprechend hinterher sein, dass diese Leute auch ihre Tätigkeit weiterhin im Landtag ausführen und entsprechend, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht gegensteuern, sondern dann halt zur Not die Bremse ziehen müssen. Ich selber, keine Sorge, ich werde nicht für den Landesverband in irgendeiner Form kandidieren, aber mehr Kandidaten auch aus der Basis, wie auch immer, fände ich super. Okay. Also, okay, wenn keiner mehr was dazu sagen möchte, also auch hier von den Zuhörenden, dann ist die Kiste irgendwie jetzt hier, können wir schließen, oder? Was sagt ihr? Aber wenn Paki, der da jetzt später dazugekommen ist, nicht noch was zu Democracy OS und seinem Antrag sagen möchte, den wir jetzt aber in den Umlauf geben werden, dann ja. Das freut mich. Entschuldigt, dass ich zu spät bin. Ich habe da so ein Kind, was ich ins Bett bringen musste. Sorry, Paki, kein Vorwurf. Nee, danke. Ich weiß jetzt nicht, wie der Tenor war. Vielleicht mag das nachher im Anschluss an die Sitzung vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Ich freue mich jedenfalls, dass der Antrag behandelt wurde. Ja, Dennis, dann mach mal zu. Okay, so, zack, zack, bum, bum. Damit schließen wir den öffentlichen Teil der Landesvorstandssitzung vom 15.10.2015 um 21.35 Uhr, laut meiner Uhr. Ich gucke hier gerade nochmal durch die Liste. Ich hätte tatsächlich noch gerne einen Namen im NÖ-Teil gehabt. Den finde ich jetzt aber nicht mehr. Mist. Ja, danke für die Leitung. Bitte, bitte. Vielen Dank an Vaku, Aufnahmen und so weiter hast du ja noch an. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.